Ja, willkommen zur Teamsitzung der AGÖA NRW am 4. Juni 2021, heute um 21:08 Uhr. Pat Link ist im Mumble-Chat und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Genehmigung der Tagesordnung. Die liegt euch so vor. Ich hoffe, ihr habt es euch einmal grob angeschaut und falls es da Einwände gibt, bitte einmal melden. Ansonsten wird das Schweigen als Zustimmung gewertet. Da scheint es keine Einwände zu geben. Dann ist die Tagesordnung so genehmigt. Dann kommen wir direkt zum ersten Tagesordnungspunkt. Genehmigung des letzten Protokolls, das Protokoll vom 21. Mai. Das ist im Pad verlinkt. Ist da irgendwas anzumerken oder gibt es da Einwände? Scheint auch nicht so zu sein. Dann ist das Pad vom 21.05. genehmigt. Dann Mitgliederzu- oder Abgänge, da steht bisher nichts. Ist euch da irgendwas Neues bekannt? Dass ich im Hintergrund immer ansprechbar bin, wisst ihr, ne? Auch wenn ich nicht aktiv dabei bin. Will das jemand so ins Pad schreiben oder einfach so stehen lassen? Das machen wir mit der Info. Aber ja, grundsätzlich wissen wir das, glaube ich, alle. Und danke für deine Arbeit. Aber da steht jetzt im Pad nichts Neues. Von daher kommen wir, falls jetzt nichts kommt, zu den Teamberichten. Da haben wir Pressemitteilungen, Blogbeiträge erledigt. Einmal die Einladung zum hybriden Landesparteitag 21.1. Die Einladung wurde auch auf den Social Media Plattformen bereits veröffentlicht und es ging ja eine Mail meines Wissens nach an alle raus. Gibt es dazu irgendwas anzumerken? Ja, ich habe mir das mal kurz durchgelesen. Ich hatte doch eine kleine Erweiterung da gemacht. Warum wurde sie nicht übernommen? Ja, Ivako hatte auch noch was geschrieben. Ich hatte das erstmal verbessert. Beide Sachen. Zwar ging sich das darum, dass auch Kandidatinnen zur Verfügung stellen sollten. Kandidatenfenster, der komplette Absatz. Hat es so keine Bedeutung. Darf ich einfach reden? Ich hatte da eine Wortmeldung angemerkt. Entschuldigung. Ach so, ja, hatte ich nicht gesehen. Ja, bitte, Vaku. Reinhard, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Machst du mal aus, danke. Was wir geschrieben haben in dem Lattenrost, also Frauen sollen sich bewerben, geht schon mal gar nicht. Man hätte jetzt noch schreiben können, das hatte Daniel angemerkt, wir wünschen uns oder wir würden uns freuen. Aber erstens mal stand es nicht in der Originaleinladung und zweitens mal fand ich das jetzt so aus der hohlen Hand heraus, ohne dass wir uns im Vorfeld irgendwie mal drum gekümmert haben, hier Frauen zu fördern oder so, ein bisschen überflüssig. Kein Problem. Gut, das lasse ich mal so stehen. Gibt es aber sonst noch irgendwas zu dem. Was ist das eigentlich? Ist das eine Pressemitteilung oder ein Blogbeitrag gewesen? Das war jetzt nur ein Blogbeitrag. Wir hatten ja beim letzten Mal besprochen, dass wir dann ungefähr 10 Tage vorher eine Pressemitteilung rausschicken. Die Presse muss ja nicht wissen, wie wir uns anmelden oder akkreditieren oder kandidieren können. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Okay, also ein Blogbeitrag. Gut. Falls es da jetzt aber keine Wortmeldungen mehr zu gibt, würde ich sagen, gehen wir weiter. Stopp. Da ist eine vom Reinhard. Ja, bitte. Ja, ich muss mich dafür entschuldigen, weil ich habe immer nur entweder das eine Fenster oder das andere Fenster. Ich kann nicht beide Fenster aufeinander teilen. Das kriege ich mit meinen Rechnern nicht hin. Ich kann nicht erkennen, ob ich dran bin oder nicht. Doch, Rainer, du bist dran mit deiner Wortmeldung. Ja, ich bin jetzt fertig. Nur entschuldigen dafür, dass ich mich wieder vorgeprescht habe. Das passiert jedem von uns mal. Gut, dann würden wir jetzt zur offenen Presse, zu den geplanten PMs und Blogbeiträgen kommen. Da ist aus dem letzten Protokoll noch von den Piraten NRP-Ruhr-Kreis, die Luca-App verstößt gegen Corona-Schutzverordnung. Das wollten wir auf NRW übernehmen. Und da wollte Frank da was machen mit anderem Schwerpunkt. Da ist auch ein Pad. Hat da jemand einen aktuellen Stand? Vako, bitte. Ja, ich hatte im Lattenrost aber auch zwei oder dreimal über Telegram den Frank kontaktiert mit der Bitte, da uns irgendwie zu verdeutlichen, wie er das abgeändert haben möchte. Und die letzte Aussage von vor ein paar Tagen war, dass er wirklich absolut keine Zeit dafür hat und zu viele Baustellen. Und dann habe ich gesagt, ich will auch nicht weiter drängeln. Wenn sich sonst irgendjemand berufen fühlt, hier mit dem Text ein bisschen was anzufangen, den so ein bisschen abzuändern, dass man nicht erkennt, wo wir den abgeschrieben haben und vielleicht auch ein bisschen zu aktualisieren, weil der ist ja schon auch ein paar Tage alt. Das Pad ist da, der Text ist drin, nur zu. Ich habe es versucht, ehrlich gesagt, und was die Luca-App angeht, kommen irgendwie täglich neue Nachrichten rein, was jetzt da wieder falsch läuft und was da nicht funktioniert. Ich sehe mich da nicht in der Lage, das irgendwie also aktuell und intelligent hinzubekommen. Aber das heißt, grundsätzlich haben wir da was, woran wir noch ein bisschen arbeiten müssten jetzt zeitnah. Wie fahren wir damit jetzt fort? Was machen wir damit? Reinhard, bitte. Ja, ich habe bei der Luca-App vorhin einen Vorschlag, vielleicht etwas beobachten und zusammenfassen, wenn wir die Zeit dafür haben. Und dann das hier und wieder gegenüberstellen. Weil wenn wir selber nicht genau wissen, wo der Hase langläuft und sich das alles widerspricht, beobachten und dann eventuell zusammenfassen und dann bewerten. Marco? Naja, es geht letztendlich darum, dass sich jemand findet, der hier schreit, sich den Hut aufzieht und irgendwie mal damit anfängt. Ja, ist hier irgendjemand, der das freiwillig machen will? Das scheint nicht so, dann bleibt das erstmal offen, würde ich sagen. Dann würden wir zum nächsten Punkt kommen. Das war wieder ein Beitrag, den wir übernehmen wollen. Diesmal von den Rheinhessen-Piraten über den Staatstrojaner. Da wollten wir, glaube ich, Bündnisse in NRW zu kontaktieren. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Marco? Ja, hatte ich vorhin im Lattenrost geschrieben. Ich habe den Text bearbeitet, gekürzt, auf NRW umgeschrieben. Ich habe dem Elder ein Zitat in den Mund gelegt. Die Tatjana hat es schon einmal lektoriert. Es müsste also noch ein zweites Lektorat erfolgen. Und Elder, du musst noch sagen, wie du dein Zitat findest oder ob du da was abgeändert haben möchtest und es dann bitte auch freigeben. Und dann könnten wir das morgen oder spätestens Sonntag online stellen. Ich bin auch schon gerade im Text drin, also ich gucke mir es gerade an. Und also das Zitat ist für mich jetzt in Ordnung, ich gucke mir jetzt gerade noch den Rest des Textes noch an. Sehr gerne. Wer mag das noch lekturieren? Kann ich das machen. Isan darf gerne auch. Die Arbeit nicht. Der Daniel könnte das dann freigeben. Das wäre vielleicht clever. Dann haben wir das alles in einem Rutsch heute. Der Daniel hat erst noch was zu lesen. Erwartest du nicht, dass ich das jetzt ihr sofort mache, oder? Macht das unter euch aus, wer was macht. Wir haben aber auf jeden Fall Leute, die da sind und wir haben einen Plan. Von daher könnte das jetzt die Tage rausgehen. Das ist auch gut. Und freut uns natürlich, dass ihr so viele arbeitsfreudig sind. Gibt es aber zu dem Punkt noch irgendwas anzumerken oder können wir weitergehen? Scheint nicht so. Dann kommen wir zu Blogbeitrag zu Demo-Versammlungsgesetz stoppen. Wer hat dazu was? Vaku, bitte. Ja, ich hatte mich da auch mit Orange Bay und mit dem Stefan Kotters aus Wuppertal noch mal kurz geschlossen. Es steht ja jetzt der Demo-Termin in Düsseldorf und mit den beiden habe ich gesprochen, weil die auch im Bündnis aktiv sind. Wir sollten auf jeden Fall zu dem Demo-Termin einen Blogbeitrag machen und dann wirklich die Werbetrommel rühren, damit da auch ein paar Piraten mit Fähnchen erscheinen. Vom Bündnis her gibt es wohl noch ein paar unerledigte Dinge wie Demo-Auflagen, auch vor allen Dingen bezogen auf Corona. Aber es spricht nichts dagegen, da schon mal für Werbung zu machen, dass ein paar Leute sich den Termin in den Kalender schreiben. Und der Stefan regte auch an, dass wir was über die NRW-Mailingliste schicken. Das kann ich dann auch gerne übernehmen, wenn da hier niemand was gegen hat. Daniel? Aufrufen, ganz klar auf jeden Fall ja, aber nicht explizit dazu aufrufen, Flaggen oder Banner oder sowas mitzubringen, das wünscht das Bündnis nicht. Ja, richtig, wobei letztendlich doch alle mitfahren kommen werden, aber wir sollten das nicht so in den Text schreiben, das ist so wahr. Ja, aber psch. Gut, dann also auch auf Social Media, denke ich mal, schickst du mir am besten einfach über Lattenrost nochmal irgendwie einen Link oder irgendwie irgendwas. Wir müssten erstmal einen Text formulieren. Oder so, ja. Nimmst du dir da den Hut oder wer will? Ja, kann ich machen. Ich schicke das dann übers Lattenrost, damit ihr euch das ansehen könnt. Gut, super, dann haben wir da auch schon, nehmen wir auch schon weiter. Dann steht im Pad jetzt noch was zu den Unterstützungsunterschriften. Wer will dazu was sagen? Das habe ich reingeschrieben. Naja, mit den Unterstützungsunterschriften, das, ich sag mal, läuft immer noch ein bisschen schwierig, etwas langsam, sag ich mal. Und da sollten wir vielleicht auch noch mal etwas mehr aufrufen, vielleicht auch noch mal nach außerhalb. Ich sag mal, jetzt nicht nur irgendwie an die Mitglieder, sondern vielleicht auch, ich meine, wir können ja auch von anderen unterstützt werden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Helder, aber ich glaube, wir hatten gesagt, dass wir ja sowieso irgendwie einen neuen Text auch für den Blog machen wollen. Vielleicht könnte man dann auch nochmal irgendwie das auch nochmal über Social Media dann auch nochmal verteilen, in der Hoffnung, dass wir da vielleicht noch mehr Leute dazu kriegen. Vielleicht hat ja der eine oder andere da noch Lust zu basteln. Marco? Ja, weil ich das ja 2017 zur letzten Bundestagswahl gemacht habe, was gut wäre, wenn wir da nochmal einen Blog verfassen, können wir eigentlich nicht sehr viel mehr erzählen als das, was wir schon erzählt haben mit dem Blog, der immer noch oben steht, dass wir aber vielleicht irgendwie ja die Fortschritte immer mal wieder erwähnen. Also ich habe das halt damals auch über Twitter gemacht und über den Vorstandsblog, dass ich gesagt habe, oh, super, heute kam wieder total viel Post an und habe das fotografiert und so weiter. Also einfach Wind machen. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das jetzt hier unbedingt die Aufgabe der ÖA ist, sondern das, denke ich, wäre eher die Aufgabe derjenigen oder desjenigen, der sich da auch um die Unterschriften kümmert und vor Ort ist. Ich nehme mir dann mal einfach das Wort. Genau. Ja, an sich ist das vielleicht seine Aufgabe, aber möchtest du ihm dafür jetzt extra Zugang zu den Accounts geben? Oder wäre es dann sinnvoller, wenn das quasi einfach, ich sag mal, die Zahlen dann einfach weitergeleitet werden und dann das seitens der ÖA veröffentlicht? Ja, er könnte zum Beispiel an dem Obereichwald irgendwelche Zahlen oder ein Foto von der LGS mit eingehender Post oder so per DM zukommen lassen und der verwurstet das dann so einem Tweet oder was auch immer auf Social Media. Von mir aus gerne. Immer her damit. Macht das denn jetzt nach wie vor der Martin oder macht das jetzt der Frank? Ich glaube beide. Weil Martin ist da ein bisschen schwierig, so ohne Social Media und so mit dem Kontakt, aber Frank könnte ja jemand mal anhauen. Ich sag mal so, also die Zahlen, die teilt er ja immer wieder mal zwischendurch auch im Wahlkampfgruppe. Von daher könnte es theoretisch auch jemand anders weitergeben. Ne, Obereichwald ist aber in dieser komischen Gruppe gar nicht drin, ne? In welcher Gruppe? Der Frank hat mal irgendwann eine Telegram-Gruppe aufgemacht mit Vorstand, mir. Nee, weiß nicht, wer da sonst noch bin drin ich ist. Drin. Naja. Er ist auch nicht der ganze Vorstand, sondern eigentlich nur irgendwie die, die halt auch irgendwie sich noch mit um den Wahlkampf kümmern. Ja, ich weiß nicht, ich würde dann jetzt einfach vorschlagen, dann, dass wir mal einfach in die Gruppe reinfragen, ob jemand da was dagegen hat, wenn wir Obereichwald noch dazu holen. Und dann wäre er quasi direkt an der Quelle, oder? Oder jemand, oder es wird halt einfach an ihn weitergeleitet. Ja, Obereichwald in der Gruppe würde schon Sinn machen, aber ich fände es schön, wenn von dir oder sonst vom Vorstand auch konkret die Aufforderung kommt, da in Kontakt zu bleiben und immer mal wieder Infos rüberzugeben. Jupp. Reinhard? Also ich habe mir mal den Artikel mit den Straßtrojanern durchgelesen und der ist eigentlich schlüssig und auch gut, von meiner Warte auch und auch rund. Ich finde eigentlich nur noch einen Absatz darin, dass wir uns dem Staat China nähern. Ist der Artikel meiner Meinung nach fertig. So. Okay, gut, ihr klärt das mal unter euch, ob ihr mich in die Gruppe hinzufügt oder nicht, mir ist das egal. Gibt es dazu noch irgendwas anzumerken? Hat noch jemand was zu dem Punkt? Das scheint nicht so. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Request Tracker hieß es, glaube ich, immer noch, da steht nichts. Gibt es da jemanden, der dazu mehr sagen kann? Ich gucke gerade noch mal eben, aber vorhin war da nichts Neues drin. Nö, nichts Neues. Alles klar, dann bleibt der Punkt leer. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Punkt Social Media. Da habe ich wieder die aktuellen Zahlen von heute Morgen oder so reingetragen. Twitter ist jetzt nach unserem Höhenflug erstmal wieder abgesagt. Liegt aber auch daran, wir waren ja sehr aktiv und jetzt so ein bisschen wieder zurückgefahren, weil halt auch wenig Content da war. Sind die Zahlen dann entsprechend auch mit dem Content wieder ein bisschen zurückgegangen. Überall ein bisschen Minus, das ist aber noch im Rahmen. Also Das ist die normale Social-Media-Schwankung, würde ich sagen. Gleiches gilt für Facebook. Weniger Content, gleich weniger gute Zahlen. Dementsprechend auch überall erstmal ein Minus. Wobei man ja aber auch anmerken muss, die Zahlen von mit dem das verglichen wird, die waren ja wirklich absurd hoch. Bei Instagram haben wir dann trotzdem 8 Abonnenten dazu gewinnen können und die Reichweite auf plus 5% noch machen können. Das heißt, der Account ist tatsächlich doch noch in den Pluszahlen gelandet. Allesamt würde ich sagen, die Social Media Accounts laufen konstant immer noch weiter und wir sind weiterhin relevant in Social Media. So viel dazu. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Das nehme ich als Nein. Dann kommen wir zur Webseite NRW. Da ist weiterhin das Pad zur Aufräumaktion der NRW-Webseite. Und einmal habe noch 2 Bundesbeiträge aus Mai übernommen von Vaku. Möchte da jemand was zu sagen? Vaku, bitte. Ja, das mit den Beiträgen hatten wir besprochen und im Mai hatten wir selber gar nichts. Deswegen habe ich nochmal einen Beitrag, wo der Wilke mit Zitat drin ist und einen Beitrag, wo Sandra mit Zitat drin ist, gecopy-pastet. Da ich jetzt keinen Zugang mehr auf der Bundesseite habe, wird es demnächst ungleich schwieriger. Also ich hoffe, dass wir dann auch in Zukunft mehr eigenen Content, mein Gott, haben. Hoffen wir es alle mal. Gibt es sonst noch irgendwas zur Webseite? Reinhard, bitte. Ich wollte eigentlich noch sagen, Zugang zum Kontakt zur Bundespresse. Der Frank Renader hat sich angeboten, unsere Interessen im Bund zu vertreten. Nur das als Hinweis, gestern vehement. Also wenn wir doch da etwas präsenter sein möchten, würde er sich für uns einsetzen. Sollten wir ihn mal beim Wort nehmen? Ja. Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gebracht worden wegen Isan, danke. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Krähennest. Gibt es da irgendwas? Da steht nichts drin. Ja, da gibt es soweit nichts Neues, außer dass jemand im Forum angemerkt hat, dass bei den älteren Beiträgen immer noch steht, man müsste Adobe laden und so weiter und so fort. Und wir kriegen das aber so nicht automatisch weg. Ich wollte da mit Mika nochmal sprechen, was wir da machen können, weil es sieht halt einfach doof aus. Vielleicht sollten wir da mal zu dritt drüber sprechen, dass ich da auch mal mit. Ja, sehr gerne. Also ich habe momentan, oder wir haben eigentlich momentan beide keine andere Idee gehabt, außer dass wir lediglich nur noch diesen Link, den MP3-Link zu der Archiv.org-Seite veröffentlichen und den Rest weglassen. Weil selbst wenn man das irgendwie löscht und nochmal neu eingibt, kommt dieser dämliche Hinweis bei allem, was älter ist als irgendwann letztes Jahr, Mai oder so. Okay, also ich sehe, ihr habt da aber einen Plan, wie ihr das angeht. Ich hätte sonst nur noch anzumerken, Screennest wird überall, wo es geht, auf Social Media beworben und an jeder Ecke erwähnt, wo es irgendwie Sinn macht. Das heißt, es ist nicht vergessen. Falls es da jetzt spontan keine Einwände sonst mehr zu gibt, würde ich zum Videoteam kommen. Gut, das ist derzeit nicht aktiv, jedoch im Hinterkopf behalten für spätere Aktivierung. Da hatten wir geredet letztes Mal eventuell Highlights vom LPT. Gibt es dazu Neuigkeiten? Ob wir da irgendwie jemanden hinschicken mit Kamera oder Harry, bitte. Ich habe es gerade vor der Sitzung schon gesagt, ich sage es nochmal fürs Protokoll. Ich werde definitiv zwar vor Ort sein, aber ich bin mit anderen Aufgaben betreut. Das heißt also, wenn jemand filmen möchte oder wenn wir einen Aufruf machen wollen, dass Bilder und Fotos und so weiter geschickt werden, dass wir das zusammenschneiden, dann können wir gerne was machen, aber selber kreativ werden, wird schwierig für mich. Okay, dann hoffen wir mal, dass ich irgendjemand anders finde und lassen den Punkt jetzt erstmal so stehen. Wo wir gerade vom LPT geredet haben, würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Veranstaltungen, Termin, Aktion. Da ist, wie gesagt, der Landesparteitag mit Vorstandswahlen am 3. und 4.7. in Dortmund sowie online. Da ist der Link zum Wiki-Eintrag auch im Pad. Wir haben bereits einen Blogbeitrag dazu veröffentlicht am 2.6. mit der Einladung. Wir wollten circa 10 Tage vorher nochmal eine Pressemitteilung rausbringen und dann begleitend zum Landesparteitag eine Pressemitteilung über den neuen Vorstand. Gibt es dazu irgendwas zu sagen von eurer Seite aus? Das scheint jetzt erstmal nicht so. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Organisatorisches weiter. Harry hat verschriftlich, was bei PM-Versand über Cleverreach zu beachten ist und ein Pet-Link. Möchtest du da vielleicht noch irgendwas kurz zu anmerken oder so, Harry? Das ist Markus Geschichte. Ich habe nur, ich sag mal, assistiert und eifrig mitgeschrieben, was sie mir in den Füller diktiert hat. Okay, Vaku bitte. Dann. Ja, das war aber Harrys Idee, das einfach auch mal zu verschriftlichen für die Nachwelt. Ich finde das eigentlich sehr gut. Ich habe da jetzt noch nicht drüber geguckt, aber ich würde auch, ich würde auch sagen, dass wir das der Bundespresse dann auch noch mal zur Verfügung stellen, denn da stehen ja wahrscheinlich auch neue Zugänge an und das macht schon einiges einfacher für Menschen, die das noch nie gemacht haben. Ach ja, und ich glaube, es wäre clever, das ins Wiki zu übertragen, weil so ein Pad findet irgendwann niemand mehr wieder. Kann ich mir aber mal überlegen, wo wir das machen auf unserer Seite im Wiki. Das hört sich doch nach einer Idee an. Dann So, ich glaube, jetzt fehlt ein kleines Stückchen Aufzeichnung, weil hier ist auch Gewitter und ich habe eben mal so ein paar Sekunden nichts gehört. Das stimmt nicht. Wie... Ja. Wird nicht wichtig gewesen sein, egal. Ich würde sagen, kommen wir zum Punkt Sonstiges, falls ihr zum anderen Punkt nichts mehr habt. Gut, dann da steht weiterhin der Kandidatinnen-Support mit einem Pad. Und da hatten wir überlegt, Interviews mit den Kandidatinnen zu machen fürs Krähennest, jeweils circa 5 Minuten. Und Vaku hat den Hut, MSNow macht einen Sharepick dazu. Gibt es dazu schon ein Update? Ich habe gesehen im MetaMost der Aufruf, dass man sich bei Vaku melden soll. Gibt es da noch irgendwas anzumerken? Habe noch keine Meldungen bekommen. Dann wirst du gleich die erste von mir bekommen. Yay! Ja, also im Patch steht auch nochmal Rückmeldung an Vaku bitte bis zum 17.06. zwecks dem Interviewtermin. Genau. Dann hatte ich noch ins Pad eingetragen, dass wir Kandidatinnen morgen in Wuppertal ein Fotoshooting haben für die Wahlkampfbilder. Ich hatte es reingeschrieben, weil das ja auch für uns NRW-ÜA interessant sein könnte, dass wir dann Bilder von den Kandidatinnen haben für Sharepics und Beiträge etc. Wollte ich einfach nur mal erwähnen. Gut, wenn wir zu Sonstiges aber nichts weiter haben und falls ihr keine Einwände habt, gehen wir zum Tagesordnungspunkt Werkzeug links weiter. Stopp. Ja, bitte. Ich habe von Daniel noch alte Sachen von den ehemals kreativen NRW gehabt. Und da ist auch noch eine, ich sag mal, so ein Social Media Baukasten noch mit Photoshop etc. gemacht worden. Den wollte ich mal gucken, ob wir den eventuell im GIMP nachbauen können, dass wir da entsprechend nochmal was haben, wo dann auch solche Sachen nochmal notfalls gebaut werden, falls alle Stricke reißen. Gut, dass du das Thema nochmal ansprichst. Das ist aber so ein Thema, was ich eigentlich nochmal angesprochen haben wollte. Wenn wir es jetzt irgendwie hinkriegen, dass jetzt alle irgendwie erfolgreich in die Cloud umziehen und irgendwie alle da jetzt zugreifen und wir dann irgendwie einen AGÖA-Ordner oder so haben, dann würde ich vorschlagen, dass ich dann auch den Grafikdatenordner dann auch für die AGÖA komplett freigebe. Da ist zwar eine ganze Menge vielleicht dann drin, aber ich denke, dass die AGÖA doch irgendwie alles zumindest irgendwie im Zugriff haben sollte. Aber nicht, was andere Landesverbände angeht. Ich sag mal, im Endeffekt, das sind Daten, die stehen zur Verfügung. Was man da jetzt damit macht, ich sag mal, man kann ja durchaus vielleicht manche Ideen sich irgendwo abwandeln auch nochmal oder sich einfach nur mal Elemente irgendwo rausnehmen. Ich denke nicht, dass es jetzt schadet, wenn ihr jetzt die anderen Landesverbände auch sehen würdet, oder? Ich sag mal, im Endeffekt müsst ihr das wissen, ob ich quasi, also ich sag mal, ich habe den Ordner habe ich kreative NRW genannt. Der Plan war irgendwie mal wieder kreative NRW wieder zu beleben. Ob wir das jetzt so hinkriegen, weiß ich. Die Kreativen gehörten ja auch irgendwie mehr oder weniger ja mit ÖA noch. Von daher war jetzt quasi einfach mein Gedanke, okay, ich gebe quasi den ganzen Kiefbereich einfach dann der ÖA frei. Heißt, da dürfen dann natürlich auch dann Kreativerzeugnisse der ÖA dürfen dann auch da rein. Marco, bitte? Ja, warum nicht? Also halte ich für sinnvoll. Ich denke, da kommen wir noch Daten dazu. Also aktuell sind da zum Beispiel größtenteils jetzt noch Daten von Paki, aber da kommt noch anderes dazu. Ja, alright. Hört sich ja auch gut an. Ich würde sagen, lassen wir so stehen. Ja, könnt ihr das noch ins Pad eintragen? Unter Organisatorisches, so ein Halbsatz. Und wer macht es freiwillig? Ja, hatten wir da jetzt irgendwo schon einen Punkt zu, nicht, ne? Ich glaube nicht, ne. Grün schreibt gerade. Grün ist Datari. Gut, dann bekommt das noch Verschriftlichung im Pad, das ist super. Ich würde sagen, wir gehen aber schon mal ein bisschen weiter, nämlich zum nächsten Termin. Das ist der 18.06.2021, wieder um 21 Uhr im NRW-Mumble. Gleicher Raum, gleiche Uhrzeit, nur anderes Datum. Und falls ihr jetzt nicht noch irgendwas Dringliches zu berichten habt, irgendwas zu meckern oder zu fragen, würde ich sagen, beenden wir die Sitzung heute um 21.42 Uhr. Und ich bedanke mich für eure Mitarbeit, für euer Dasein und sage bis zum nächsten Mal.